Wer schenkt weiter ein, ist schade. Wir stehen auf der Bühne und wir spielen zum Tanz. Vor uns läuft die blanke Ignoranz ab. Im Lärm des Saales fast ein kleiner Kampf. Und ich weiß nicht genau, wer gewinnt, ist schade. Samstagabend zum Tanz in der Stadt, auf dem Land. Samstagabend zum Tanz spielen wir. Samstagabend zum Tanz, noch weiß ich nicht warum. Samstagabend zum Tanz macht uns Spaß. Kurt küsst die Isolde auf die große Brust. Auch die zwei haben für uns keine Zeit. Leute, Grölitz spielt doch endlich Sisi, doch Neil Young, doch wo bleiben wir? Ist schade. Samstagabend zum Tanz in der Stadt, auf dem Land. Samstagabend zum Tanz spielen wir. Samstagabend zum Tanz, noch weiß ich nicht warum. Samstagabend zum Tanz macht uns Spaß. Nach zwei Stunden hat sich vieles eingespielt. Kurt und die Sonne hören zu. Viel Kraft, viel Spaß war nötig, doch jetzt lieben wir uns und ich find das ganz gut. It's Samba. Samstagabend zum Tanz in der Stadt, auf dem Land. Samstagabend zum Tanz spielen wir. Samstagabend zum Tanz in der Stadt, auf dem Land. Samstagabend zum Tanz macht uns Spaß.